Ja, ich glaub Gott hört's Gebet. Ja, ich weiß Gott hört's Gebet. Ganz gewiss Gott hört's Gebet. Ehre sei dem Herrn. Ja, ich glaub sein Wort ist wahr. Ja, ich weiß, sein Wort ist wahr, ganz gewiss, sein Wort ist wahr, Ehre sei dem Herrn. Ja, ich glaub, Gott hält sein Wort, ja, ich weiß, Gott hält sein Wort, ganz gewiss, Gott hält sein Wort, Ehre sei dem Herrn. Ja, ich glaub, der Herr kommt bald. Ja, ich weiß, der Herr kommt bald. Ganz gewiss, der Herr kommt bald. Ehre sei dem Herrn.